Das Konzert der Kapelle Samjiyon des Künstlerensembles Mansude gab es vom 12. bis 28. Juli in der Stadt Hamhung, Bezirk Südhamgyong. Dem Konzert wohnten Funktionäre, Kriegsveteranen und Werktätige im Bezirk bei. Beim Konzert, das mit Medley der Partisanenlieder begann, wurden bunte Stücke wie Instrumentalmusik und Gesang, Wir denken immer an den Marschall, Damenquartett, Ohne ihn können wir nicht leben und Violinspiel, Wir sind Malima Reiter gebracht. Die Künstler der Kapelle Samjiyon traten auch im Vereinigten Vinylon-Werk Acto Fibra, dem Vereinigten Düngemittelwerk Hungnam und dem Donghongsan Bekleidungswerk Unha auf, um ihnen zu erfolgreichen Arbeitsleistungen zu gratulieren.